der zweiten Runde des Turniers. Dort trifft er auf den Kanadier Miloš Raonic. Und das Wetter für Kroatien für morgen. Im Großteil des Landes wird es überwiegend sonnig und warm. Nur an der Nordadrien, Gorski Kotar und in Lika kann es ortsweise regnen. Die Tageshöchstwerte erreichen 20 bis 25 Grad. Für die Stimme Kroatiens, Jelena Barukcic, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und hören Sie uns auch morgen wieder um 20 Uhr. Das kroatische Radio. Die Stimme Kroatiens. Das waren die Nachrichten. Slušate međunarodni program Hrvatskog radija Glas Hrvatske. Slijede vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service. Good evening and a warm welcome. My name is Domagoj Ferenčić and these are the day's top stories. Milanović and Pusić continue visit to New York and 67th session of UN General Assembly. New law on foreclosures presented in Parliament. Google launches Street View for Croatia. Prime Minister Zoran Milanović and Foreign and European Affairs Minister Vesna Pusić continue their visit to New York and the 67th session of the United Nations General Assembly.